Das mit der Kloschüssel nehme ich hier übel. Ja, das heilige Lot, die heilige Duchamp. Ja, aber was, als was, welches Bild von der Avantgarde-Kunst verliert sie denn heute längst? Ja, heute. Ja, heute, ja. Die heilige Kuh muss geschlachtet werden. Ja. Aber warum greifst du gerade die Kunst raus? Das wundert mich schon. Weil die Kunst doch eigentlich, wenn du zum Beispiel mal, Lukács, der große Verdinglichungstheoretiker, auf dem Situationisten auch ansetzen, Ästhetik nimmst, die Kunst ist die Sphäre des Bewusstseins und auch der Produktion und des die übers Alltagsleben hinausgeht, genau wie Wissenschaft, aber auf ganz eigene Art, als Ästhetik, als sinnliche Erkenntnis, ja, und die also der wissenschaftlichen Erkenntnis ebenbürtig ist, ja, nach dieser materialistischen, von Marx her kommenden Auffassung von Kunst, Kultur und so, die ist, hat eine ungeheure defetischisierende Kraft. Wenn Kunst gute Kunst ist, dann leistet sie Erkenntnissprünge, Erkenntnisblitze sozusagen, in der sinnlichen Erkenntnis, nicht in der rationalen Erkenntnis, das vielleicht auch, aber hauptsächlich in der sinnlichen Erkenntnis, ja, für die Menschen, wo sie sich in einer, das ist jetzt eine Frage, ob kathartisch oder antikathartisch, Brecht sagt antikathartisch, Lukács sagt kathartisch, es ist ungefähr dasselbe. Und in einem Erkenntnismoment, ja, beide meinen ungefähr dasselbe, Benjamin Brecht auf der einen, Lukács auf der anderen Seite, wenn man näher hinguckt, oder Adorno, meinen, dass ein Erkenntnisblitz, eine Erkenntnissituation konstruiert werden kann. Also das ist wirklich die, von daher kommt auch das Wissen der Situationisten darum, als zum Teil Künstler, Avantgarde-Künstler, was das heißt, dass das möglich ist, eine Situation zu konstruieren. Ja, warum greifst du Kunst dann raus, als gerade das Spezialistentum, was eigentlich... Weil das sozusagen der Verrat der Kunst an ihrer eigenen Mission ist. Das ist die Avantgarde-Kritik von Lukács und die Avantgarde-Kritik von Benjamin, von Adorno und von den Situationisten. Die Kunst verrät ihre eigene defetischisierende, entdinglichende Mission, wenn die Avantgarde schal wird. Ja, wenn das Salz dumm wird, wie Adorno sagt. Das ist die Kritik. Und deswegen kann man nicht so weitermachen mit Produzieren von Kunstwerken und dabei auch noch davon sein Leben fristen oder so. Das geht nicht zusammen, sondern man muss sich dann schon einfallen lassen, wie man die künstlerischen, ästhetischen Fähigkeiten, die man in dieser Professionalisierung als Künstler erwirbt, wie du die eben genau gegen die Musealisierung, gegen die wahre Kunst, gegen die Kunst als Ware, als Warenproduktion wenden kannst. Das ist das Moment des Detournements, der Entwendung. Sonst nimm die Popmusik, jedes subversive Revolte-Moment ist ganz, ganz schnell vom Kapital eingeholt worden und geschnappt worden und umgedreht worden. Und das Kapital hat über die Pop und die Entfesselung, das war die Naivität der Situationisten in den 60er Jahren auch noch. Und das könnten einfach die Bedürfnisse, die Begierden der Menschen, ja, so à la Wilhelm Reich oder Marcuse, das war der Stand der damaligen psychoanalytischen libertären Theorie, an dem sie ansetzten, den sie ernst nahmen. Da könnte man einfach die Bedürfnisse der modernen Individuen gegen das Kapital wenden. Ja. Dem Kapital ist es gelungen, seitdem genau die Libido für sich in Anspruch zu nehmen. Man kommt ja und damit auch, und das lief über die Kunst. Klar, aber da kommt man ja nicht raus. Also sobald man Kunst produziert, auch ob Situationisten oder Nicht-Situationisten. Wenn man, also ich kann mir das Buch Gesellschaft des Spektakels zu Hause hinstellen und sagen, das ist mein Fetisch. Ja. Und das ist es auch. Das ist ja schön. Aber sämtliche Kunst, also sobald man materiell auch produziert, und nicht nur materiell, sondern alles andere auch, kann auch fetisch sein, kann auch fetisch werden. Aber daher ist die Kunst nicht als solche daran schuld, dass auch mal Kunst... Aber an dem Punkt möchte ich auch gerade nochmal einhaken und auch nochmal das unterstützen, was Christoph gesagt hat. Also die Kunst, die über sich selber diesen Schein errichtet, l'art pour l'art beispielsweise, die reproduziert ihre eigene getrennte Spezialisierung. Sie reproduziert die Grenzen, die ihr von der Warenform, von der kapitalistischen Produktionsweise und so weiter auferlegt worden sind, die reproduziert sie und versucht sie noch ins Positive zu wenden und sieht sich als getrennte Sphäre innerhalb des Gesellschaftlichen und genau gegen diese Tendenz haben die Situationisten auch immer angestunken. Da möchte ich das Zitat noch bringen, gewisse Leute zweifeln an einem neuen Beginn der Revolution, sie wieder